dann haben die einen Antrag gestellt, irgendwie auf eine Verfügung, dass das Kind jetzt mit einem Kaiserschnitt zur Welt geholt wird. Also mit einer Operation. Ne? Und sie hat da nicht eingewilligt, sie wollte das Kind auf einem natürlichen Weg geboren. Außerdem wäre es ja auch noch viel zu früh, weil sie ja erst im 8. Monat war. Und sie hat das dann abgelehnt. Ja, dann haben die sich eine richterliche Verfügung geholt. Da kam der richterliche Beschluss, dass das Kind gegen ihren Willen per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wird. Und dann haben die dieser Frau dieses Urteil vorgelegt, diesen Beschluss. Und dann hat sie sich da so drüber aufgeregt. Das hat sie morgens bekommen. Da hat sie tierisch sich drüber aufgeregt. Und dann haben am Nachmittag die Wehen eingesetzt. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und dann ist das Kind mit einer Frühgeburt zur Welt gekommen. Vor 10 Jahren wurde ich 4 Wochen im ehemaligen Landeskrankenhaus Osnabrück grundlos in ein Isolierzimmer eingesperrt. Ich war die ganze Zeit völlig isoliert und abgetrennt von den Mitpatienten. Und sogar meine Mahlzeiten musste ich alleine in der Einzelzelle einnehmen. In einem Zimmer? Ja. Total abgetrennt von Mitpatienten, kein Kontakt. Welche Begründung? Keine, weiß ich nicht. Im Nachhinein haben sie behauptet, ich wollte dir anzeigen. Und mein Rechtsanwalt hat um Stellungnahme gebeten. Ne? Und dann haben die behauptet, ich hätte ein Messer geklaut. Und ich wäre mit diesem Messer auf Mitpatienten losgegangen. Das ist das, was die später begründet haben. War das eine Erfindung? Das war eine Erfindung. Mhm. Man hat also etwas erfunden, um zu rechtfertigen, dass ja, man sie für genau. vier Wochen da eingesperrt hat. Ja, genau, in diese Isolierzelle. Das fing ja an, die sind, nachmittags kam ein Pfleger an und fragte mich, ob ich Atosil, so ein Beruhigungsmittel, nehmen möchte. Da habe ich gesagt, das brauche ich nicht, das nehme ich ja sonst auch nie, warum soll ich das jetzt nehmen? Ne? Und dann abends, dann waren die anderen schon alle im Bett und dann kamen auf einmal 6 Pfleger im Wohnzimmer, da im Fernsehzimmer, wo ich noch saß zum Fernsehen gucken, fielen da über mich her, zerrten mich aus dem Wohnzimmer raus, über den Flur und dann hinten zu diesem Fixierbett. Ohne Grund, ohne alles. Es war nichts. Ich saß da ganz normal im Fernsehraum, nichts vorgefallen. Und haben die mich da hingezerrt, haben sie mich da festgeschnallt, dann haben sie mir Diazepam gespritzt und dann haben sie mich in diesen fixierten, festgeschnallten Zustand in ein Badezimmer geschoben, wo kein Fenster war. Und da haben sie mich dann in den stockdunklen Raum da liegen lassen. Und bis zum nächsten Morgen. Dann wurde ich am nächsten Morgen in diese Isolierzelle geschoben und dann wurde ich um 9:30 wurde diese Fixierung gelöst. Und dann kam sie, da kam später dieser Doktor, dieser Psychiater, der Dr. Schnippitz an und meinte, ja auch, so stehen wir, sie tun mir leid, aber ich kann nicht anders. Und sie müssen jetzt hier in diesem Isolierzimmer bleiben und ihre Mahlzeiten nehmen sie hier ein. Sie haben keinen Kontakt zu Mitpatienten und wenn sie auf Toilette oder duschen möchten, dann müssen Pfleger mitgehen. Sie können diesen Raum nicht verlassen. Ja. Und dann haben die mich, dann habe ich so geheult, da war ich so fertig. Dann kamen nachher ein paar Stunden später nochmal die ganzen Pfleger an, wollten sie mich wieder fixieren. Da habe ich gesagt, warum wollen sie mich dann jetzt schon wieder fixieren? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ne, und dann haben sie gesagt, sie müssen mir Ciatyl-Z-Akkuphase, das ist so ein ganz schlimmes Psychopharmakum, so ein Neuroleptikum, so ein ganz starkes, müssen die mir spritzen. Dann habe ich gesagt, ja, sie sind ja sowieso stärker, ob ich mich jetzt wehre und sie mich festschnallen und sie mir das dann spritzen oder ob sie mir das dann so spritzen, das ist jetzt ja auch letzten Endes egal. Ich kann mich doch sowieso nicht gegen sie wehren als einzige Frau. Ne? Ja, und dann haben sie mir dieses Zeug auch noch gespritzt. Und da ging es mir ganz fürchterlich die nächsten Tage. Und ich habe dann in 2 Wochen, ich wiege 75 Kilo und ich war von 75 Kilo auf 44 Kilo runtergemagert. Innerhalb von 2 Wochen. Und dann hat er mich von hinten geschnappt, so mit beiden Armen so um mich gegriffen und hat mich so rumgeschleudert und hat mich da mit dem Kopf an so eine Stahltür geschleudert. Dann hatte ich eine Platzwunde am rechten Auge und das war alles ganz dick und blau angeschwollen. Dann hatte ich die nächsten Tage fürchterliche Kopfschmerzen Und ich sah aus wie ein Monster. Das war ja alles Bluterguss, das ging übers halbe Gesicht. Und dann war das angeschwollen, ja, und das ganze Auge ganz dicht geschwollen. Das sah fürchterlich aus. Also wirklich wie ein Monster sah ich aus. Und dann haben die sich immer über mich lustig gemacht, die Pfleger dort. Nee, da war keine Absicht von heilen. Das war ja nichts, da war ja nichts von heilen, das Gegenteil. Die haben mich nervlich zugrunde gerichtet, als ich entlassen worden bin. Ich hatte ja ein halbes Jahr lang so starke Schlafstörungen. Ich habe mich gar nicht getraut, einzuschlafen. Ich kam mir vor, ich weiß nicht, ob Sie den Film Freddy Krüger kennen. Wie oft sind Sie denn schon im Leben verurteilt worden? Wie oft ich schon verurteilt worden bin? Hm? Das ist 1, 2, 3. Ich muss das eben selber nochmal. 3. Also ich glaube eher 3-mal, ne? 3-mal. Also 3-mal. Und hatten Sie in diesen 3-Malen denn tatsächlich die Tat so begangen, wie man es vorwirft? Nein, die Tat, ich habe nie so einen Scheiß gemacht. Ich habe weder irgendwie welche Betrugssachen gemacht, ich habe nie jemanden betrogen. Ne? Und okay, mit diesen Statten des Fahns, das ist eben so. Das war mein Freund damals, der ist mit allen möglichen Autos durch die Gegend gefahren, der hat als Vertreter gearbeitet und hin und wieder hat er auch mein Auto genommen. Das ist immer gefahren und wir waren ja jahrelang zusammen und da habe ich mir natürlich nichts bei gedacht. Der hat mir nicht erzählt, dass er keinen Führerschein hat. Und irgendwann kamen die Bullen dann da zu mir und meinten, ja, die hätten meine Freunde da und da kontrolliert. Das sage ich auch, und das kommt immer vor, ich bin auch schon kontrolliert worden beim Fahren, ne? Und ja, bloß er hat ja keinen Führerschein. Und ich sage, wie, der hat keinen Führerschein, der hat auch einen Führerschein. Nee, ob ich mir dann schon mal zeigen lassen hätte, habe ich gesagt, nee, ich lasse mir doch keinen Führerschein von meinem Freund zeigen, wo ich schon jahrelang mit zusammen bin. Das ist ja Blödsinn, wer macht denn das? Naja, und dann kam irgendwann, ja, dann meinten die, ja, ich werde verurteilt wegen gestatten des Fahrens ohne Führerschein. Und dann habe ich erst noch gesagt, ja, halt, stopp, ich habe ihn nicht gestattet, dass er ohne Führerschein fährt. Ich habe ihn halt einfach meine Schlüssel bunt genommen, er ist mit meinem Auto gefahren. Ich habe es zwar auch nicht verboten, ne, und wenn ich es geahnt hätte, wenn ich es gewusst hätte, ja, dann hätte er nicht fahren dürfen, aber ich wusste es nicht. Und bei der Gerichtsverhandlung hat er das sogar auch zugegeben, dass er mir das immer vorenthalten hat, nie gesagt hat, dass er keinen Führerschein hat. Mhm. Ja, das hat er zugegeben und die haben mich trotzdem verurteilt. Wie hat denn damals bei Ihnen alles angefangen? Was war dann das erste Problem? Ja, das erste Problem war das mit diesem Betrug. Dass ich wegen Betrug verurteilt wurde. Was für ein Betrug war das? Ich soll angeblich Ware verkauft haben in überhöhten Preisen. Und da sollten irgendwie mit Spenden für Behinderte oder irgendwie sowas drin enthalten sein. Und sowas wäre verboten. Und sowas hätte ich angeblich gemacht. Mhm. Wer hat Sie da belastet? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß überhaupt gar nicht. Ich weiß wohl, ich war früher angestellte Handelsvertreterin. Und irgendwann bin ich tatsächlich mal von der Polizei kontrolliert worden. Ne, was weiß ich, die haben mich kontrolliert, haben mich gefragt, was ich mache. Da habe ich gesagt, ja, ich beliefere Firmen mit Industriereiniger, sieht man ja. Ne, und ja, dann haben die irgendwelche Fragen da irgendwie zugestellt. Und dann kurze Zeit später haben die mich nochmal kontrolliert, das war innerhalb von ein paar Wochen 2-mal. Dann habe ich wieder die ganze gleichen Angaben gemacht und dann auf einmal habe ich 2 Anzeigen gehabt wegen Betrug. Und irgendwann später habe ich dann nochmal eine Anzeige bekommen wegen Betrug, wo ich überhaupt nichts mit der Polizei zu tun hatte. Sind Sie auch verurteilt worden? Bitte? Sind Sie aber auch verurteilt worden? Ja, also diese Betrugsding bin ich, weiß ich, 3 oder 4-mal verurteilt worden. Das war 3 oder 4-mal. Einmal war die Polizei da, hat damals in mein Auto geguckt, im Haus geguckt und so. Und ich hatte dadurch, dass ich ja diese Industriereiniger verkauft habe und auch die Leute beliefert hat, hatte ich auch immer Ware im Auto, im Kofferraum. Ich hatte aber auch Probepäckchen im Kofferraum. Ne? Also so Geschenke, ja, wie sagt man noch, so zu Weihnachten gibt man ja auch wohl mal so wie so Giveaways oder so, ne? So Probepäckchen dann von diesem Kram. Und dann, wenn ich gute Kunden hatte, die immer viel abgenommen haben oder neue Kunden und so, um die zu werben, dann habe ich denen ab und zu so Probepäckchen gegeben und die hatte ich natürlich alle im Kofferraum. Und die haben dann behauptet, das wäre Behindertenware, die ich verkaufen würde mit irgendwelche Spenden, irgendwie sowas. Ich kriege das gar nicht mehr hin. Das war total kurios, was sie mir da unterstellt haben. Ja. Und so habe ich 4-mal diese Strafe bezahlt. 4-mal? Ja, ich meine, das ist 3 oder 4-mal war das. Was war als nächstes der Fall? Ja, das nächste war dann diese Sache mit dieses Gestatten des Fahrens ohne Führerschein. Das hatten Sie schon erzählt. Ja, genau. Das dritte? Das dritte war, dass ich verurteilt wurde wegen Diebstahl. Ich hatte angeblich einen Rasierer mit Rasierklingen geklaut. War das die Sache mit dem Privatdetektiv? Das war eine Sache mit dem Detektiv da, genau. Wie kam das? Mit einer, bitte? Wie kam das? Ich war mit einer, Freundin ist so viel gesagt, mit einer Bekannten war ich im Schlecker in Bremen. Die wollte da unbedingt rein noch was gucken. Ja, ich habe dann vorne gewartet und an die CDs geguckt und so und habe da Shampoo und Duschzeug noch gekauft, weil sie es ein Angebot hatten. Und sie ist dann weiter nach hinten durchgegangen. Und irgendwann sage ich, du, wir müssen jetzt weiter. Ne? Und dann kam sie dann auch irgendwann angetrottelt. Dann sind wir raus. Ich hatte mein Shampoo und Duschzeug schon bezahlt und dann sind wir raus. Und dann kam da irgendwie so ein Kerl hinter uns hergerannt. Und das hat sich herausgestellt, dass das ein Detektiv war. Und der hat uns unterstellt, wir hatten beide geklaut. Und dann habe ich gesagt, ich habe nicht geklaut. Ja, das würden wir im Büro klären. Wir sind mit im Büro, wir müssen unsere Sachen auspacken. Ich mein Shampoo, Duschgel ausgepackt, den Kassenbon dabei. Und sie hat dann auch Sachen ausgepackt, die wohl nicht bezahlt waren. Das war ein Rasierer mit Rasierklingen bei der. Und dann hat der Detektiv das alles aufgenommen, von ihr die Daten, und sie musste das dann auch unterschreiben. Dann wollte er meine Daten auch aufnehmen. Da habe ich gesagt, nee, meine Daten kriegen Sie nicht. Ich habe damit nichts zu tun, ich habe das ja auch nie mal mitbekommen. Ja, aber ich war ja dabei gewesen und eventuell müsste das Gericht das wissen, weil ich dabei war. Vielleicht hat das Gericht doch mal Fragen an mich. Ja, dann habe ich meine Daten denen gegeben, dann musste ich da auch so einen Wisch unterschreiben dafür. Dann kamen wir vorne an eine Kasse, dann musste sie diese 30 € Diebstahlprämie bezahlen und dann wollten die das von mir auch haben. Dann habe ich gesagt, für was soll ich 30 € Diebstahlprämie bezahlen? Ich habe doch gar nichts geklaut. Und dann, ach ja, stimmt, ja, okay. Ja, zwei Wochen später habe ich so einen Schrieb von der Polizei bekommen, wo ich dann das erklären sollte, was passiert ist, den Ablauf. Ja, das habe ich denen dann geschrieben und dann ein paar Monate oder ein halbes Jahr später bekam ich eine Einladung, eine Vorladung zum Gericht, zum Amtsgericht nach Bremen. Okay, dann habe ich mir das alles notiert. Ein paar Tage vorher gucke ich da nochmal drauf und da sehe ich, dass ich nicht als Zeugin, sondern als Angeklagte dort vorgeladen werde. Dann habe ich sofort dort angerufen, habe gesagt, hier, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich bin keine Angeklagte, ich könnte gegebenenfalls als Zeugin. Nun, als Zeugin kann die Aldi auch nichts aussagen, weil ich da nicht gesehen habe, wie die das geklaut hat. Ne, und dann sagt sie, ja, ich müsste trotzdem kommen, auch wenn ich da nicht viel zu sagen könnte. Sage ich, ja, aber ich möchte bitte, dass Sie das richtig stellen, dass ich da, wenn, als Zeugin aufgeführt werde und nicht als Angeklagte. Und dann sagt sie, ja, das würden wir dann bei der Verhandlung klären. Ja, dann bin ich gekommen, ja, dann wurde ich verurteilt, als dass ich geklaut hatte. Und die andere Frau, die das geklaut hatte, die war auch da. Die war auch als Zeugin wohl vorgeladen. Und die hat dann von ihr Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie vorher, ihr Verfahren vorher schon lief, und die, weil sie das ja dann auch eingestanden hat, wurde sie freigesprochen, also nicht verurteilt. Und dann haben die zu ihr gesagt, ja, sie könnte sich, wenn sie eine Aussage macht, könnte sie sich da wieder selber mit belasten. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann mache ich lieber keine Aussage, weil ich bin ja froh, dass ich freigesprochen wurde. Ja, und dann hat sie ihr die Aussage verweigert und dadurch war keiner da, der dann bestätigen konnte, dass ich nichts geklaut hatte. Dass das nur sie war. Und das ist ein bisschen anders. Das Zeugnisverweigerungsrecht besteht üblicherweise nur dort, wo man sich mehr belastet als bisher und nicht, wo man sich belastet. Es ist ein Unterschied, ob man sich durch eine Aussage belastet oder ob man sich mehr belastet. Wenn also ein Sachverhalt feststeht, dann muss man der Vollständigkeit den natürlich einräumen, weil man sich dadurch dann nicht mehr belastet als das, was schon bekannt ist. Ja, das heißt, die Frau hätte natürlich aussagen müssen, jawohl, diese Frau, Kollegin, ne, oder die Bekannte von mir, die hat nichts gestohlen. Das hätte sie sagen müssen, aber dadurch hätte sie sich ja selbst nicht mehr belastet als vorher, wo sie schon verurteilt wurde. Also musste sie natürlich in der Sache dann aussagen. Ja, aber sie war ja freigesprochen worden. Ja, aber in ihrer Verhandlung war ja nicht. Ja, Sie ja Zeugin und sie hatte ein Zeugnisverweigerungsrecht, aber das betrifft ja nicht alles. Man darf sich ja Man darf ja nicht alles verweigern. Ja, ja, okay, aber die haben mir das eingeräumt. Ne, sie bräuchte nichts aussagen. Ja, davon hat sie dann Gebrauch gemacht. Sie hat dann nichts gesagt. Dann hat sie dabei gesessen, hat sie nachher in der Zuschauerbank gesessen, hat den Verlauf beobachtet und hat mitbekommen, wie ich für ihre Schandtaten da verurteilt worden bin. Mhm. Ne, ja. Gab es denn Beweise? Nein, es gab keine Beweise. Es gab nur diese komischen Aussagen von dem Detektiv. Mhm. Also für mich, das konnte ja gar keine Beweise geben. Wie lange ist das her? Oh Gott, wann war das? 2006? 2000, nee, das war länger her. 2003? Also dieses Gerichtsurteil irgendwie. Das war, ja, 2003 oder so, 2004. Irgendwie so um den Drehraum. Haben Sie das Urteil noch? Nee, ich habe das irgendwann alles weggetan. Weil ich mich mit diesem ganzen negativen Zeug nicht mehr belassen wollte. Ne? Mhm. Ich bin dann ja auch mal umgezogen und in Zwischenzeit und dann habe ich und irgendwann, wenn ich so einen negativen Kram habe, irgendwann schmeiße ich das dann weg. Ne? Und das habe ich leider nicht mehr. So. Ich weiß, es war eine ganze Schublade voll von diesem ganzen Vorgang und ja, und die habe ich dann irgendwann ausgeräumt und das weggeschmissen. Und was kam noch anschließend? Ja, da muss ich jetzt selber gucken. Ja, dann war das umgekehrt, dann habe ich eine Anzeige gestellt, das war in Süddeutschland, da wurde ich von einem Ehepaar, ja, oder ich erkläre das eben, wie das gewesen ist. Also ich war ja Handelsvertreterin, also selbstständig, ich habe Firmen beliefert mit Industriereiniger und so musste ich auch Ware ausliefern in ein Hotel mit einem Restaurantbetrieb war das. Und dann war ich aber, das war ein bisschen dumm von mir, ich bin in der Mittagszeit da angekommen, weil das passte genauso in meinen Fahrplan rein, dieses Hotel mittags zu beliefern. Und da hatten die gerade ihren Mittagsbetrieb da. Und dann sagte die Chefin zu mir, ja, es würde leid tun, sie hatte keine Zeit, das jetzt annehmen und das alles mit mir abzurechnen und so weiter, ob ich eben zu ihrer Mutter rübergehen könnte, die würde nur ein paar Häuser weiter wohnen. Oder zu ihren Eltern da in dem Elternhaus, hat sie mir das erklärt, soll ich da klingeln, soll einen schönen Gruß ausrichten und dann soll ich da hingehen. Ja, dann habe ich die Sachen alle in der Tasche gehabt, habe meinen Vertreterausweis dabei gehabt, habe dort geklingelt, die haben aufgemacht, haben mich ganz blöd angeguckt, dann habe ich das erklärt und auf einmal, dann haben die mich immer noch weiter blöd angeguckt, dann hatte ich meine Tasche da abgestellt, da wollte ich meinen Vertreterausweis denen zeigen und in dem Moment hauen die mir die Tür vom Kopf. Ich halte noch die Hand dorthin und dann ist da eine Scheibe bei kaputt gegangen und ich habe die ganze Hand kaputt geschnitten gehabt. Ich war total geschockt, da blutete sofort wie verrückt. Und dann kam auf einmal der Mann hinten vor und hat irgendwie was geschrien, so wie scheiß Zigeuner, du hast unsere Tür kaputt gemacht, verschwinde. Ich stand da total perplex, weil Blut lief da aus dem Finger so raus. Und da kamen die an und haben auf mich eingeschlagen mit zwei Mann. Erst die ganze Zeit auf den Kopf und dann haben die so lange auf mich eingeschlagen, haben mich zusammengetreten, bis ich auf dem Boden lag. Und dann hat sich der Mann auf mich draufgesetzt und hat mich versucht zu erdrosseln, zu erwürgen mit beiden Händen. Und irgendwann konnte ich mich losreißen, da war ich ganz geschockt, bin zur Apotheke gelaufen, von lauter Schock und die sind mit mir zum Arzt. Okay, der hat mich versorgt und so. Dann sollte ich direkt zum Polizei gehen, das sofort anzeigen. Der Arzt, die haben direkt für mich so ein Gutachten geschrieben dort, haben die sofort fertig gemacht, das konnte ich mitnehmen und damit sollte ich zur Polizei. Ja, dann bin ich zur Polizei damit, dann haben die verweigert, die Anzeige aufzunehmen und meinten, die hätten mich schon gesucht. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso haben sie mich denn gesucht? Ja, weil wegen Sachbeschädigung, ich hätte eine Tür kaputt gehauen. Und da habe ich gesagt, das stimmt ja gar nicht, wollte ich das erklären, ja, das hat die nicht interessiert. Und dann bin ich nach Hause gefahren, abends, ich habe gemerkt, ich konnte nichts essen. Am nächsten Tag bin ich dann bei uns in meiner Stadt zur Polizei. Die haben die Anzeige zwar aufgenommen und das wurde dann eingestellt, das Verfahren, wegen mangelnden öffentlichen Interesse oder geringes öffentliches Interesse. Das war dann das Nächste, was dann eben in die andere Richtung. Mhm. Ja. War das alles? Ja, also zu diesem Fall schon. Aber das sind ja jetzt 11 Fälle. Wenn ich die ganzen 11 Fälle jetzt hier so detailliert erkläre, weiß ich nicht, ob das nicht zu viel wird. War denn etwas noch, was später dazu kam? Neuer Fall? Ja, da kamen ja ganz viele Sachen noch. Also dann fange ich mal später an. Ja, okay. Ich fange mal an. Ich habe hier in Osnabrück, bin ich in der Wohngemeinschaft eingezogen. Das war eine Dreier-WG und Ja, und da war ein Mann, ja, da war auch dieser Lothar Grafe dabei. Und da war noch ein Bernhard Enneking dabei. Und dieser Bernhard Enneking, der hat wohl irgendwie Stimmen gehört oder was. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er sich nachts immer eingebildet, dass aus meinem Zimmer Lärm kommen würde, weswegen er da nicht schlafen könnte. Dann habe ich ihn immer klar gemacht, dass das gar nicht aus meinem Zimmer kommen kann. Ich habe weder Radio noch Fernseher, sonst nichts an. Und ich habe immer am Rechner gesessen, ne? Und das war kein Lärm, das war ja alles ohne. Und dann ist er später ein paar Mal bei mir ins Zimmer eingedrungen und wollte mich verprügeln, wollte meine Musikanlage aus dem Fenster schmeißen. Und dieser Lothar Grafe, der zu der Zeit noch vernünftig war, hat das mitbekommen. Und dann habe ich die Polizei angerufen, 110 gewählt und die sind gar nicht gekommen. Und da war das ein paar Tage später nochmal das Gleiche und da sind die wieder nicht gekommen. Und dann ist der Lothar Graf und ich zur Polizei und haben das mal geschildert und die zur Rede gestellt, ja, warum die da nicht kommen. Ja, dann haben die sich da rausgeredet, so nach dem Motto, man müsste erst Messer im Rücken sitzen haben und wir sollten doch versuchen, dass wir diesen Mann bei uns aus der Wohnung kriegen würden, also den Vermieter das mitteilen, dass der den kündigt dort, die Mieter. Ja, okay, das haben wir getan, das ist auch gemacht worden, er ist gekündigt worden, ausgezogen. Ja, und dann hat er sich aber, der Lothar, mit diesem Bernhard Enneking sich noch wohl weiter verstritten und dann ist der Lothar hingegangen und hat einen Strick, ein Seil, mit so einer Aufforderung, sich damit zu erhängen, bei ihm im Briefkasten geschmissen. Und dann ein paar Tage später hat er dann noch wohl irgendwie eine Karte mit einem Totenkopf und mit Rasierklingen, da sollte er sich damit umbringen und so, also immer Aufforderung zum Mord. Und dann hat dieser Bernhard Enneking sich tatsächlich kurze Zeit später umgebracht und wir wussten das ja noch gar nicht, dass das der Lothar war. Später hat er dann irgendwann bei uns zugegeben, dass er das gewesen ist und dann hat er behauptet, ich hätte das mit ihm zusammen gemacht. Und dann später hat er mal behauptet, ich hätte den Bernhard Enneking in den Tod getrieben. Und das habe ich dann auch versucht anzuzeigen. Dafür hatte ich ja auch genug Zeugenaussagen, auch schriftliche Aussagen. Ja, und das ist von der Polizei auch eingestellt worden. Und dann kommt diese Elisabeth Böhne mit ins Spiel. Die kennen wir auch durch die Selbsthilfegruppe Psychiatrieerfahrener. Und dann hat die nachher auch überall rum erzählt, dass ich und noch eine Freundin von mir ein Menschenleben auf dem Gewissen hätten. Wir hätten jemanden in den Tod getrieben und wir wären Mörderin, wir wären psychisch krank. Das hat sie in Gremien, da wo wir arbeiten, hat sie das rumposaunt. Und sie hat sogar so Flugblätter entworfen und hat diese Flugblätter überall verteilt. Und dann haben wir auch eine Anzeige gemacht, wieder wegen Rufmord, Rufschädigung gegen diese Elisabeth Böhne. Und da hatten wir als Beweismittel diese Flugblätter und auch wieder einige Zeugenaussagen, die auch vorgeladen wurden bei der Polizei. Und auch dieses Verfahren wurde wieder eingestellt. Mhm. Ja, und so geht das immer weiter. Noch mehr? Und so fort. Was noch? Ja, das ist noch mehr. Also dann ist der Lothar... Dann hat er ja eine Selbsthilfegruppe, ja, wie soll ich das sagen, gestalkt oder was. Also er hat E-Mails gefälscht, er hat E-Mails gefälscht, hat damit irgendwelche Bestellungen vorgenommen, hat also für diese Leute Sachen bestellt oder so Zeitungsabonnements gemacht und hatte dann ganz viele so Droh-E-Mails geschrieben, so Terror-Mails, so, irgendwas mit Messer in den Bäuchen und Leichen im Keller und dass dass eine Einrichtung schließt, die wirklich gar nicht schließt, also so falsche Tatsachen veröffentlicht auch. Und dann ging das nachher so weit mit Morddrohungen, Bombendrohungen und so. Und dann hat die Polizei bei ihm eine Hausdurchsuchung gemacht und dann ist er auch wohl dahin, hat eine Aussage gemacht, dann hat er ein Geständnis gemacht und in dieses Geständnis hat er dann behauptet, ich wäre damit bei gewesen und noch eine Freundin. Wir hätten ihn dazu genötigt, diese Sachen dazu, dass er diese Straftaten begeht. Und dann hat die Polizei auch bei mir eine Hausdurchsuchung gemacht und dann haben sie mich lange auch verdächtigt, das ging über ein Jahr. Ich wollte eigentlich noch eine bestimmte ehrenamtliche Tätigkeit machen, also als bei Zensus, diese Befragung machen bei den Leuten. Da, ich weiß es gar nicht mehr, wie man die noch nennt. Da wollte ich eigentlich mitmachen, aber da musste man ankreuzen, ob irgendwie ein Ermittlungsverfahren gegen einen läuft oder ob man irgendwie vorbestraft ist und solche Sachen. Ne? Und dadurch, dass dieses Ermittlungsverfahren zu der Zeit lief, konnte ich dann bei dieser Dingens nicht mitmachen, bei dieser Zensus. Befragung, also dass ich andere Leute befrage, ne? Und ja, dadurch hatte ich natürlich auch Einbüßen, weil da hätte ich ja auch noch Aufwandsentschädigung dafür bekommen. Ja, das lief ungefähr ein Jahr und ich bin dann zum Glück auch nicht verurteilt worden, aber ich habe erfahren von einem Fachmann, dass in einem Schreiben hervorgeht, wo, ja, wie soll ich das sagen, dass ich wohl diese Straftaten mit begangen hätte, aber man mir das nicht nachweisen könnte. So hat er das ausgedrückt. Und ja, und jetzt geht, ja, okay, dieser Lothar Graf ist aber dann dafür verurteilt worden. Und jetzt ging es wieder weiter, dann wurden wieder solche Aktionen gemacht, so mit E-Mail fälschen, falsche Tatsachen verbreiten und unsere Sachen bestellen, irgendwelche Waren bestellen. Und dann war da irgendwas mit einer Postkarte und Kondome, das war irgendwie, wurden da verschickt an eine Politikerin ja jetzt auch, ne? Und da wurde so eine Postkarte mit Kondome verschickt und dann stand da irgendwie drauf, ja hier, damit sich so Leute wie dich nicht vermehren und so weiter. Ne, also auch so Beleidigungen und dann auch irgendwie eine Morddrohung mit du stirbst und sowas alle. Und ja, und das ist wieder angezeigt worden. Und diese Elisabeth Böhne, die behauptet jetzt wieder, ja, ich wäre das jetzt auch wieder gewesen. Und jetzt ist die Polizei bei mir gewesen und hat schon wieder meine Wohnung geplündert und haben mir wieder Sachen bei mir aus der Wohnung geholt. Laptop, Drucker und eine Jacke und ja. Wann war das? Das war jetzt erst Montag. Mhm. Ja. Und mit diesem Lothar Grafe, dazu muss ich noch sagen, bei diesem vorigen Verfahren, was ich vorhin sagte, wo er dann ja verurteilt worden ist, da hat er mich auch schwer terrorisiert. Also er hat meine Eltern ganz merkwürdige Briefe geschrieben, ne, so nach dem Motto, ja, was meine Eltern der Menschheit angetan hätten, dass sie mich auf die Welt gebracht hätten. Ne, und dann hat er überall behauptet, ja, ich wäre kriminell und er würde mich abschlachten wollen und so weiter. Dann habe ich auch Aufforderungen von ihm bekommen, dass ich mich umbringen soll. Also ich sollte vom Hochhaus springen oder vom Zug springen und ja, oder ins Wasser springen und mich ertränken und alles so ein Kram. Dann kam irgendwann eine Beileidskarte, die wurde auch an ganz vielen Leuten verschickt. Da stand dann drin, ja, wir trauern um Dorothy Stehnke, die sich das Leben genommen hat und solche Sachen. Und die Sachen habe ich natürlich auch alle zur Anzeige gebracht. Und dieses Verfahren, diese Anzeige wurde nicht verfolgt. Das wurde wieder alles eingestellt. Ne, und okay, wegen der anderen Sachen ist er verurteilt worden, aber das, was er mir angetan hat, das wurde mal wieder hinten überfallen lassen. Naja, und jetzt diese neue Sache, jetzt, das sieht zwar wieder aus, dass, ich meine, ich will ja keinen falschen Verdächtigen, aber so diese ganze Art und Weise, was er da alles was da alles angestellt wurde, das ist wieder so die gleiche Art und Weise, wie er mit der anderen, mit der Institution, mit der Selbsthilfegruppe da gemacht hat. Genau das gleiche Prozedere so, ne? So. Ja. Gibt es bei Ihnen irgendein Strafverfahren? Ja, das läuft ja jetzt, Ermittlungsverfahren, ne? Wegen? Oh, da heißt es irgendwie, oh, ich weiß nicht, Fälschung, irgendwie Fälschung und Stalking oder Nachstellen und sowas alle. Na, ja. Wie kam das noch einmal? Die Polizei war montags bei Ihnen gewesen und ja, hatte genau. Bei Ihnen gesucht. Auf welchen Hinweis hin kamen die zu Ihnen? Ja, die hatten Durchsuchungsbeschluss, ne? Wegen? Ja, wegen irgendwie Fälschung, Verleumdung und solche Sachen, Nachstellen und sowas. Wer hat Sie da angeschuldigt? Ja, ich schätze mal diese Elisabeth Böhne wieder. Angeblich soll die auch irgendwie jetzt Opfer geworden sein von diesen Attacken da, aber das kann ich irgendwie noch gar nicht so richtig glauben. Naja, egal, auf jeden Fall also ich kann mir das nur vorstellen, dass die da wieder, weil die kennt auch diese Politikerin ganz gut, die sind zusammen in einer Partei, ne? Und daher, ich habe auch von jemand anderen erfahren, also der auch Kontakt mit Elisabeth Böhne hat, und da hat sie schon öfters gesagt, ja, dass ich da mit drin hänge, dass ich damit zu tun hätte und dass ich doch kriminell wäre und dass das auf meine Rechnung gehen würde. Ne, und das ist auch jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen wieder passiert, ne, dass sie überall eine ziemliche Hetzkampagne gegen mich führt. Und ich kann diese Frau nicht anzeigen, ich habe es damals ja schon versucht, wegen Verleumdung und Rufmord und so, aber das ist ja eingestellt worden. Mhm. Ja. Alles im Raum Osnabrück? Ja, diese letzten Sachen, die sind in Osnabrück passiert, aber diese anderen mit dieser Betrug und Gestatten des Fahrens ohne Führerschein, das war nicht in Osnabrück. Und das mit dieser Diebstahlsache, wo diese Frau was geklaut hat, das war in Bremen. Und ja, okay, das, die Gerichtsverhandlung war auch in Bremen. Da habe ich zwar in Osnabrück gewohnt, aber das wurde alles in Bremen abgewickelt, weil das da ja auch gewesen ist, wo die da geklaut hat, ne? Ja. Kennen Sie Leute in Osnabrück, denen etwas Ähnliches passiert ist? Ja, ich kenne zum Beispiel eine Frau, aber da möchte ich jetzt den Namen auch nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, ob sie das möchte, dass ich das sage, aber ich kann das ja anonym schildern. Also es gibt eine Frau, die hat 2 Jahre zu Unrecht im Knast gesessen. Ihr wurde ein Mord angedichtet. Also sie war 2 Jahre in Untersuchungshaft und es ist dann irgendwann ein Urteil ergangen, dass sie 13 Jahre sie wurde zu 13 Jahre Freiheitsstrafe verurteilt. Und dann hat sich irgendjemand dafür sie eingesetzt. Sie ist auf irgendwie eine Art und Weise dann auch an einen sehr guten Anwalt geraten. Und der hat das Verfahren nochmal aufgerollt und auch dieses ganze Ermittlungsverfahren. Und dann hat sich nachher herausgestellt, dieser, der da gestorben ist, der ist gar nicht ermordet worden, sondern der war irgendwie stark drogen- oder alkoholabhängig. Und der hat gebrochen, also ja, gebrochen und ist an sein Erbrochenes erstickt. Und das war eigentlich ganz offensichtlich, da in dieser Wohnung, wo der Tod aufgefunden war, da hat er da auch überall so hingebrochen und so. Da war Erbrochenes zu sehen. Und wo die den dann diese Leiche da gesehen haben, hätten die auch sofort dieses Erbrochene ja sehen müssen. Das hätten die ja sicher 2 Finger ab der ja. sehen können, dass das eventuell sein könnte, dass da am Erbrochenen erstickt ist. Aber nee, die haben dafür eine unschuldige Frau 2 Jahre im Knast festgehalten. Mhm. Ja. Können Sie mit dieser Frau in Kontakt treten, dass sie mich anruft? Ja, ich glaube nicht, dass die da noch, dass die das noch groß veröffentlichen will. Sie sagt, sie ist froh, dass sie ihre Ruhe hat jetzt und ich glaube es nicht. Also das, ich würde ihr jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da richtig drüber geredet habe. Deswegen mache ich das jetzt auch alles sehr anonym. Ne, weil, ja, Sie haben ja keinen Namen genannt, ist ja kein Problem. Nee, ne? Aber versuchen Sie mal, die zu fragen. Ich möchte mit ihr mal sprechen, bei der Gelegenheit. Ja, wenn sie das machen will, ja, weiß ich nicht. Ich kann sie ja mal fragen. Ja. Aber wie könnte ich denn jetzt in meinem Fall vorgehen? Sie haben ja diese E-Mail ja bestimmt vor sich liegen, damit diese ganzen Sachen, die mir da widerfahren sind. Was kann ich machen? Wie kriege ich jetzt meinen Laptop wieder? Wie kriege ich meinen Drucker wieder und meine Jacke und diese Sachen? Die drängen hier ja, meine... Ja, Folgendes. Sie dürfen ja direkt zur Staatsanwaltschaft gehen und haben dort Anspruch auf Akteneinsicht. Da müssen Sie gucken, was da drin steht. Es sei denn, die Akte ist noch bei der Polizei. Ja, die ist mit Sicherheit bei der Polizei. Die ermitteln ja jetzt. Ne? Ja, trotzdem, ja. Sie müssten da eben warten, bis sie bei der Staatsanwaltschaft ist. Da haben Sie Akteneinsichtsrecht auch ohne Anwalt. Ja, das habe ich aber auch mal versucht und das wurde mir abgelehnt. Das durfte man nicht. Ja, Sie müssen das eben besser wissen als die Leute. Es gibt ja in der Strafprozessordnung extra ja. die Erneuerung seit des Strafverfahrensänderungsgesetzes und das muss man denen manchmal vorlesen, damit die es auch begreifen. Ja. Die wollen also, ja gerne solche Fälle an Anwälte vermitteln, damit da immer schön Geld dran verdient wird. Ja, ja, das ist klar. Ja, also ich habe das damals versucht, ich habe diese Paragraphen, die hatte mir jemand anders, also ich habe auch einen guten Kumpel, der sich auch mit Rechtssystem und Jura und diesem Kram ein bisschen auskennt und der hatte mir so einen Brief sogar vorgefertigt und das habe ich da hingeschrieben und dann haben die zurückgeschrieben, nee, dass ich keine Aktensicht bekommen kann, weil ich ja die Beschuldigte bin. Irgendwie so, um das jetzt kurz zusammenfassen, ich weiß nicht. Also es wollen ja, die Akteneinsicht muss auf der Geschäftsstelle erfolgen. Das muss man dazu sagen, aber das müssten die normalerweise lernen. Ja. Auf der Geschäftsstelle haben Sie das Recht, die Akte einzusehen als Beschuldigte ohne Anwalt. Ja. Das ist normal. Das sollte man aber von dort aus auch wissen. Ja, normal sollte man das wissen, ja. Ja, die haben mir irgendwie so irgendwas anderes davor gefaselt. Da, ne, ich weiß auch jetzt nicht, ob ich so schnell auf die Schnelle diesen Brief finde mit der Akteneinsicht. Da müsste ich jetzt lange suchen. Ja, es kann wohl noch ein bisschen dauern, bis es bei der Staatsanwaltschaft ist, aber dann haben Sie die Möglichkeit, da reinzugucken. Und dann müsste man einen speziellen Anwalt suchen, wo man weiß, dass er zuverlässig ist. Da gibt es ja welche. Ja, das stimmt. Bloß, ich kann mir keinen Anwalt leisten. Und ich habe zwar eine Rechtsschutzversicherung und die übernehmen das nicht. Das ist das Problem. Warum übernehmen die das nicht? Die sagen, das ist, da wird mir eine vorsätzliche Straftat vorgeworfen, unterstellt und das ist nicht durch Rechtsschutz abgesichert. Mhm. Also. Aber man muss ihnen ja beweisen, dass sie eine Schuld haben. Und wenn man diese Dinge nun beschlagnahmt hat, muss sich ja dadurch ebenso herausstellen, dass sie unschuldig sind. Ja. Ja, das hat sich ja letztes Mal auch herausgestellt. Ja. Ne? Aber okay, in einem anderen. Und wenn aber jemand anderes sie beschuldigt hat, jemand anderes hat gelogen, dann muss die Person ja noch erneut dafür strafrechtlich Konsequenzen tragen, wegen falscher Verdächtigung. Ja, genau. Und das habe ich damals auch angezeigt. Und das wurde alles eingestellt. Und die begründen das damit, ja, man könnte ja gar nicht beweisen, dass ich an der Straftat nicht beteiligt war. Es könnte ja sein, dass ich beteiligt gewesen bin, man kann mir meine Unschuld nicht beweisen und man kann auch nicht beweisen, dass ich damit bei war. Wenn aber eine private Person etwas über sie behauptet und die private Person kann das dann nicht beweisen, dann hat diese Person, die das behauptet, ein Problem. Ja. Nicht umgekehrt. Ja, aber die legen das ja hier alles anders aus. Das ist das. Ich habe keine Möglichkeit, ich komme da hier nicht gegen an. Na, die haben immer Ausreden. Ich habe jetzt auch sogar diesen Brief gefunden. Da steht drin, in der obigen Sache können Ihnen Auskünfte aus der Akte gemäß Paragraph 406e Strafprozessordnung nur erteilt werden, wenn Sie ein berechtigtes Interesse an der Auskunftserteilung darlegen. Dies ist bisher nicht geschehen. Aber das ist. War das Ihre eigene Sache? Ja, das war in dieser eigenen Sache. Naja, wenn man meint, Sie müssten darlegen, dass Sie an Ihrer eigenen Sache ein Interesse haben, ja, dann ist das frech. Außer wenn Sie Auskunft aus einer fremden Akte haben wollen. Aber das ging ja um meine Akte, um das, weil die mich ja da verdächtigt hatten. Mhm. Ne? Darum ging das. Und daraufhin haben die mir das geschrieben. Ja. Ja, es ist frech. Tja. Ja, aber trotzdem, es geht ja immer weiter. Warten Sie ab, bis Sie Post bekommen oder bis die Akte bei der Staatsanwaltschaft ist. Und dann geht es weiter. Ja, aber ich sitze ja so lange hier ohne meinen Drucker. Ich habe zwar jetzt noch einen anderen Laptop, ne? Aber ich habe keinen Drucker und meine Jacke ist weg. Ne? Das ist eigentlich eine Jacke, die ich sehr oft anhabe. Ich habe zwar andere Jacken, aber das war gerade eine von meinen Lieblingsjacken, ne? Die ich fast immer anhabe. Und die haben sie mir jetzt weggenommen. Stand es denn auf dem Durchsuchungsbefehl mit drauf, dass diese Sachen mit weggenommen werden sollten? Ja, es wurde auf irgendwie eine Jacke, auf eine auffällige Jacke hingewiesen. Ne? Also es sollte eine auffällige Jacke aufgefunden werden, die bei mir vermuten würden, ne? Mit irgendwelchen ganzen auffälligen, penetranten Applikationen oder irgendwie sowas stand da drauf. Mhm. Und die Jacke, die mitgenommen haben, das ist eine fast eine pechschwarze Jacke und da ist unter der Ärmel, da ist ein ganz bisschen dunkelgrau. Das sieht man kaum. Von Weitem sieht man gar nicht, dass da irgendwo was grau dran ist, ja, weil das ist dunkelgrau und das ist eigentlich nur unterm Arm. Und das haben die als auffällig mit auffälligen, penetranten Applikationen abgetan. Also hingestellt. Noch vor 10 Jahren wurde ich 4 Wochen im ehemaligen Landeskrankenhaus Osnabrück grundlos in ein Isolierzimmer eingesperrt. Ich war die ganze Zeit völlig isoliert und abgetrennt von den Mitpatienten. Und sogar meine Mahlzeiten musste ich alleine in der Einzelzelle einnehmen. Nochmal, was war denn passiert? Sie waren dort 10 Tage gefangen? Nein, ich war viel länger da gefangen. Ich weiß nicht, 5, 6 Wochen bestimmt. Wie lange waren Sie in einem einzelnen Zimmer? 4 Wochen. In einem Zimmer? Ja. Total abgetrennt von Mitpatienten, kein Kontakt. Welche Begründung? Keine, weiß ich nicht. Im Nachhinein haben sie behauptet, ich wollte dir anzeigen. Und mein Rechtsanwalt hat um Stellungnahme gebeten. Ne? Und dann haben die behauptet, ich hätte ein Messer geklaut. Und ich wäre mit diesem Messer auf Mitpatienten losgegangen. Das ist das, was die später begründet haben. War das eine Erfindung? Das war eine Erfindung. Man hat also etwas erfunden, um zu rechtfertigen, dass man sie für vier Wochen da eingesperrt hat. Ja, genau, in diese Isolierzelle. Das fing ja an, die sind, nachmittags kam ein Pfleger an und fragte mich, ob ich Atosil, so ein Beruhigungsmittel, nehmen möchte. Da habe ich gesagt, das brauche ich nicht, das nehme ich ja sonst auch nie, warum soll ich das jetzt nehmen? Ne? Und dann abends, dann waren die anderen schon alle im Bett und dann kamen auf einmal sechs Pfleger im Wohnzimmer, da im Fernsehzimmer, wo ich noch saß, zum Fernsehen gucken, fielen da über mich her, zerrten mich aus dem Wohnzimmer raus, über den Flur und dann hinten zu diesem Fick-4-Bett. Ohne Grund, ohne alles. Es war nichts. Ich saß da ganz normal im Fernsehraum, nichts vorgefallen. Und haben die mich da hingezerrt, haben sie mich da festgeschnallt, dann haben sie mir Diazepam gespritzt und dann haben sie mich in diesem fixierten, festgeschnallten Zustand in ein Badezimmer geschoben, wo kein Fenster war. Und da haben sie mich dann in den stockdunklen Raum da liegen gelassen. Und bis zum nächsten Morgen. Dann wurde ich am nächsten Morgen in diese Isolierzelle geschoben und dann wurde ich um 9:30 wurde diese Fixierung gelöst. Und dann kam sie, da kam später dieser Doktor, dieser Psychiater, der Dr. Schlippitz an und meinte, ja auch, Frau Stehnke, Sie tun mir leid, aber ich kann nicht anders. Und Sie müssen jetzt hier in diesem Isolierzimmer bleiben und Ihre Mahlzeiten nehmen Sie hier ein, Sie haben keinen Kontakt zu Mitpatienten und wenn Sie auf Toilette oder duschen möchten, dann müssen Pfleger mitgehen. Sie können diesen Raum nicht verlassen. Ja. Und dann haben die mich, dann habe ich so geheult, da war ich so fertig, dann kamen nachher ein paar Stunden später nochmal die ganzen Pfleger an, wollten sie mich wieder fixieren. Da ich gesagt, warum wollen sie mich dann jetzt schon wieder fixieren? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ne? Und dann haben sie gesagt, sie müssen mir Ziatyl-Z-Akkuphase, das ist so ein ganz schlimmes Psychopharmakum, so ein Neuroleptikum, so ein ganz starkes, müssen die mir spritzen. Dann habe ich gesagt, ja, sie sind ja sowieso stärker, ob ich mich jetzt wehre und sie mich festschnallen und sie mir das dann spritzen oder ob sie mir das dann so spritzen, das ist jetzt ja auch letzten Endes egal. Ich kann mich doch sowieso nicht gegen sie wehren als einzige Frau. Ne? Ja, und dann haben sie mir dieses Zeug auch noch gespritzt und da ging es mir ganz fürchterlich die nächsten Tage. Und ich habe dann in 2 Wochen, ich wiege 75 Kilo und ich war von 75 Kilo auf 44 Kilo runtergemagert. Innerhalb von 2 Wochen. Das ist extrem. Ja, das war auch extrem. Mir passte keine Hose mehr und nichts. Gar nichts mehr. Das sackte alles so weg. Was haben Sie denn gefühlt, als Sie diese Chemikalien da gespritzt bekamen? Was ich da gefühlt habe? Boah, ja, das war heftig. War es eine Heilung? Nee, das war alles andere als eine Heilung. Das müssen Sie sich vorstellen. Also, ja, okay, ich weiß mal nicht, ob man sich das als Mann vorstellen kann. Das ist genauso, als wenn Sie als Frau vergewaltigt werden. In dem Moment, wo diese Vergewaltigung stattfindet. So ist das. Mhm. Und dieses Gefühl hat wie lange angedauert? Ja, die haben das gespritzt. Und ja, ich meine, dieses Traumata habe ich ja eigentlich immer noch. Ne? Das war, als wenn ich dort vergewaltigt worden bin mehrmals. Und dann, wo dieses Zeug dann anfing zu wirken, und das hatte ich aber tagelang oder die ganze Zeit fast, das war immer so, als wenn ich mich in so ein, oder ich weiß gar nicht mehr, ob das Träume waren oder wie das war, wie in so ein Labyrinth. Ich lief in so ein Labyrinth, da drin habe ich mich immer verlaufen. Ich habe den Ausgang gesucht und dann hatte ich irgendwo einen Ausgang in Sicht, dann wollte ich da hinlaufen und dann war auf einmal alles voll Nebel. Alles voll Nebel und da war der Ausgang wieder weg. Und so ging das die ganze Zeit. Mhm. Und ich war damals noch Raucherin, ich durfte ja auch keine rauchen. Wenn ich gefragt habe, ob ich eine Zigarette haben kann, Zigaretten hatte ich ja, ob ich eine rauchen kann, dann hieß es, ich soll die Klappe halten, ne, also jetzt wortwörtlich, ne, halt die Klappe und nerv nicht rum, sonst wirst du wieder festgeschnallt. Das habe ich dann zu hören bekommen. Auch wenn ich hatte ganz schlimme Bauchschmerzen zu der Zeit immer. Und wenn wie viele Jahre ist das her? Das war irgendwie 2000 ungefähr. Mhm. 1999 oder 2000. Und als wenn ich dann nach einem Tee gefragt habe, weil Kaffee habe ich ja nicht mehr bekommen, dann haben die auch gesagt, ich soll nicht nerven, sonst würden sie mich wieder festschnallen. Und dann habe ich mich 2 Wochen lang, habe ich mich nur von Leitungswasser ernährt. Ich konnte ja nichts mehr essen. Ich habe keinen Happen mehr runtergekriegt vor lauter Bauchschmerzen. Habe 2 Wochen nichts gegessen, nur Leitungswasser. Und dann bin ich so abgemagert auch. Mhm. Ja, also das ist ganz fürchterlich. Also man kann das nicht erklären, was die, man da erlebt hat. Ja, hat die Psychiatrie irgendetwas Gutes bei Ihnen Nein. hinterlassen? Nein. Hat sie irgendetwas geheilt? Nein. Hat es sich angefühlt, als hätten die Pfleger oder die Psychiater die Absicht, bei Ihnen etwas zu heilen? Nee, da war keine Absicht von heilen. Das war ja nichts, da war ja nichts von heilen, das Gegenteil. Die haben mich nervlich zugrunde gerichtet. Als ich entlassen worden bin, ich hatte ja ein halbes Jahr lang so starke Schlafstörungen, ich habe mich gar nicht getraut einzuschlafen. Ich kam mir vor, ich weiß nicht, ob Sie den Film Freddy Krüger kennen. Nightmare oder wie heißt der? So ein Horrorfilm ist das. Nightmare von Freddy Krüger. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da geht es um so ein junges Mädchen. Wenn es einschläft, dann kommt Freddy Krüger und zerfleischt es und zerhackt das Mädchen. Ne, und da gibt es so Folgen, das ist ein richtiger Horrorfilm. Ja, ja, der Mann mit den Messern an den Fingern. Mit den Messern, genau, mit den Messern an den Händen oder an den Fingern. Ne, Freddy Krüger. Der wurde auch hinterher noch verbrannt, ne? Ja, genau, irgendwie, ich kenne die Details nicht mehr. Ne, aber das ging ja immer um diese Kinder, diese jungen Mädchen. Die durften nicht einschlafen, weil wenn die einschlafen, dann würde Freddy Krüger auftreten in den Traum. Dann wird er in den Traum kommen und dann wird er diese Mädchen da abschlachten und so. Mhm. Und so etwa war die Psychiatrie, kann man sagen. Und so war das, ja, dann danach, als ich zu Hause war, als ich entlassen war, dann, ich konnte nicht einschlafen, weil ich immer diese Horrorträume hatte. Jedes Mal, wenn ich versucht habe einzuschlafen, dann hatte ich diese Träume, dann war das, als wenn ich wieder in der Psychiatrie war. Waren die Träume denn vorher auch schon da? Nein, die waren vorher nicht, die waren also danach erst da. Also man hat ihnen eigentlich das Leben erst zur Hölle gemacht. Ja, genau. Die Träume kamen dann. Ich habe mich nicht getraut einzuschlafen, weil ich jedes Mal gedacht habe, dann bist du wieder in der Psychiatrie. Wenn du einschläfst, wachst du wieder in der Psychiatrie auf. Und wenn ich eingeschlafen bin, habe ich auch immer von diesem Scheiß da noch geträumt. Haben denn andere Gefangene dieser Psychiatrie Ähnliches mitgemacht? Ja, ganz viele. Was war denn da noch so alles gewesen, was Sie beobachtet haben? Also es wurden, also eine Sache, was ich mitbekommen habe, das war eine Frau, das war eine Mitpatientin. Das war aber bei einem anderen Psychiatrieaufenthalt. Ja. Das war eine Mitpatientin, die war schwanger und die hat in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, zum Mieter. Und da gab es nachts wohl Lärm, ich musste mir jetzt immer das alles wieder zusammensuchen. Da war nachts immer eine Wohnung, da war es immer sehr laut nachts. Die haben da wohl ständig Partys gemacht oder was. Auf jeden Fall ziemlich viel Lärm. Und diese Frau war hochschwanger und sie konnte dann nicht schlafen durch den Lärm. Und sie hatte sich dann auch Sorgen gemacht wegen dem Baby, ne, dass das irgendwie einen Schaden davon tragen könnte, wenn sie immer nachts wach auf dem Bett liegt und nicht schlafen kann. Dann ist sie da hingegangen, hat auch gesagt, Mensch, ich bin schwanger, ich brauche nachts meine Ruhe, kann das nicht ein bisschen leiser. Dann haben die sie wohl immer nur angepöbelt und haben das missachtet und waren unfreundlich. Und dann hat sie dann, wie war das dann? Dann hat sie die Polizei verständigt und hat auch eine Anzeige gemacht. Jetzt kommt auch wieder die Justiz ins Spiel. Hat sie eine Anzeige gemacht wegen Lärmbelästigung, weil das nicht nur eine Nacht, sondern das ging über Monate. Und dann die Polizei hat dann die Anzeige, hat dann irgendwie sich wohl an diese Wohnung da gewendet, diese Leuten, die da nachts so laut waren. Und die haben das abgestritten. Die haben dann gesagt, auch die Frau, die ist doch durchgeknallt. Sie sollten sich mal an den Vermieter wenden, der könnte da einiges zu sagen. Irgendwie so. Ja, dann haben die Polizei irgendwie sich auch noch an den Vermieter gewendet und der konnte da ja eigentlich gar nichts zu sagen. Ne? Und der konnte das auch nicht bestätigen, ob das nachts laut ist und so. Der hat dann nicht. Naja, auf jeden Fall haben die Polizei dann veranlasst, ja okay, dann ist die wohl psychotisch, dann bildet die sich das wohl alles ein mit dem Lärm und wenn die nach sich schlafen kann, das ist ja wohl wahr, das schadet jeden Menschen, also muss man die einweisen. Dann haben sie die zwangseingewiesen dort in der Psychiatrie und die war ja hochschwanger, wie gesagt, die war im 8. Monat. Und dann wollten die in der Psychiatrie ihr Zyprexa verabreichen, also ein ganz starkes Neuroleptikum, also Psychopharmaka. Und das wollte sie nicht nehmen. Ne? Erstens wegen ihr, weil sie ja hochschwanger war und zweitens sowieso nicht, weil es dafür keinen Grund gab, weil sie hat sich das ja nicht eingebildet, das war ja tatsächlich mit dem Lärm nach. Und dann haben die gesagt, okay, die ist hochschwanger, das dürfen wir ihr nicht gegen ihren Willen verabreichen. Und dann müssen wir dann haben die einen Antrag gestellt, irgendwie auf eine Verfügung, dass das Kind jetzt mit einem Kaiserschnitt zur Welt geholt wird. Also mit einer Operation. Ne? Und sie hat da nicht eingewilligt, sie wollte das Kind auf dem natürlichen Weg geboren. Außerdem wäre es ja auch noch viel zu früh, weil sie ja erst im 8. Monat war. Und sie hat das dann abgelehnt. Ja, dann haben die sich eine richterliche Verfügung geholt. Da kam der richterliche Beschluss, dass das Kind gegen ihren Willen per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wird. Und dann haben die dieser Frau dieses Urteil vorgelegt, diesen Beschluss. Und dann hat sie sich da so drüber aufgeregt. Das hat sie morgens bekommen. Da hat sie tierisch sich drüber aufgeregt. Und dann haben am Nachmittag die Wehen eingesetzt. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und dann ist das Kind mit einer Frühgeburt zur Welt gekommen. Also das war dann noch Glück im Unglück. Na, aber es hat tatsächlich diesen richterlichen Beschluss gegeben, den hat sie sogar gezeigt. Ich habe das sogar noch so stellenweise gelesen, na, dass das Baby per Kaiserschnitt zur Welt geholt werden sollte. Weil sie ganz dringend mit Psychopharmaka behandelt werden müsste. Das war ein Quatsch. Und man eben diesen Zeitraum nicht abwarten könnte, bis das Kind auf natürlichen Weg zur Welt kommt. Irgendwie so ähnlich. So. Kennen Sie noch diese Person? Nein, da habe ich auch keinen Kontakt mehr mit. Das war nur dort in der Zeit, dort in der Psychiatrie. Da habe ich auch nachher keinen Kontakt mehr mit gehabt. Dann kenne ich zum Beispiel hier in Osnabrück noch einen Fall. Da war ein Mann, davon ist die Mutter gestorben. Und das fand also der Sohn dann doch ziemlich bedenklich, weil die Mutter war total fit, die war kerngesund und die war auch noch nicht in dem Alter, wo man einfach so stirbt. Na, der Sohn ist abends wiedergekommen, da lag die Mutter tot im Sessel. Und dann wusste wohl, dass die Mutter Stress hatte mit irgendwie den anderen Kindern, also mit seinen Geschwistern. Da hat es ganz oft verheerende Auseinandersetzungen gegeben. Und er konnte das jetzt auch nicht glauben mit dem, dass die einfach so gestorben ist. Und dann hat er eine Obduktion oder wie man das nennt, beantragt, ne? Dass die Todesursache nochmal genau auf den Grund gegangen wird. Und die Geschwister wollten das nicht, die haben das abgelehnt. Und das sollte aber dann sein, dann haben die Geschwister aber ganz schnell behauptet, dass der Bruder, also der Junge, psychisch krank sei, der wird sich, hätte Wahnvorstellungen, wird sich ja irgendwas einbilden und aufgrund, weil wegen Wahnvorstellungen eines psychisch Kranken könnte man doch jetzt keine Obduktion anordnen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann werden wir den in eine Psychiatrie einweisen. Und dann haben sie den in eine Psychiatrie eingewiesen und dann sollte der Haldol nehmen, da hat er sich ja auch geweigert, auch mit Recht. Und dann haben die den Freitagsnachmittag, also immer freitags haben die den dann fixiert, das haben die sogar in dem Wohnzimmer im Raucherraum gemacht, haben sie den gepackt, haben den auf das Bett festgeschnallt, haben ihm dann diese Depotspritze mit Haldol verpasst und dann haben sie ihn wieder losgemacht. Und der hat nachher solche schweren Nebenwirkungen gehabt, der konnte nicht mal mehr laufen. Der ist auf alle Vieren ist er über den Flur, hat er sich geschleppt. Wie alt war der? Wie alt der war? Puh, ja, der war damals, was das war, vielleicht, ja, 40? Ja, 40, 35, 40, würde ich schätzen. Kennen Sie einen Menschen, der etwas Gutes über die Psychiatrie zu berichten hat? Ja, also ich mache ja hier auch die Selbsthilfegruppe mit, also da gibt es wohl hin und wieder auch welche, aber das ist wirklich nur vereinzelt. Die sagen, ja, okay, ich war da, ich hatte eine schwere Depression oder ein Burnout oder so und mir hat es nicht geschadet, mir hat es gut getan, für mich war es okay, sagen wir es mal so. Ja, also es gibt keiner, der über die Psychiatrie prahlt, dass sie das ganz toll fanden, das habe ich noch nie gehört. Aber eben wohl schon vereinzelt, ganz vereinzelt, dass sie sagen, ja, das war okay. Ja, ja. Denen ist es wahrscheinlich auch anders ergangen. Ja. Ja, okay, man muss ja dazu sagen, es wird ja nicht jeder dort in der Psychiatrie festgeschnallt und so gefoltert und so, ne? Wie viele Menschen wurden dort gefoltert? Oh, das weiß ich nicht. Da werden ja jeden Tag welche gefoltert. Jeden Tag, da müsste man erstmal gucken, wie viele Psychiatrien es hier in Deutschland gibt und wie viele Patienten da sind und das passiert ja jeden Tag, das Gang und Gäbe. Das kommt ja fast jeden Tag auf jeder Station vor. Also auf die geschlossenen, sag ich mal so. Ne? Eine Sache könnte ich sogar noch schildern, ja. Das habe ich dann auch erlebt. Das war dann auch bei diesem anderen Psychiatrieaufenthalt, wo eben auch diese schwangere Frau, was ich vorhin sagte. Da wollte ich abhauen, versuchen zu flüchten von der Ding. Und das ist mir auch dieser... muss ich anders anfangen. Quatsch, anders. Da war ich ja auch wegen Selbstmordversuch dort eingeliefert worden. Und für alle, die dort neu eingeliefert werden und einen Unterbringungsbeschluss haben, also einen richterlichen Beschluss, dass sie da bleiben müssen, die haben ja erstmal noch keinen Ausgang wegen Fluchtgefahr. Und für diese Leute, die noch keinen Ausgang haben, haben die oben im dritten Stock so eine Terrasse, so einen Balkon, die können dann dort an die frische Luft. Da ist nämlich so ein Zaun drum zu, wo man nicht abhauen kann. Ne? Und dann können die eine Stunde am Tag dorthin. Und dann war ich ja auch dort, ja auch noch ganz frisch, neu. Und dann am nächsten Tag hieß es dann, ja, und der Balkon wird gleich für eine Stunde aufgeschlossen. Alle, die auf dem Balkon wollen, bitte hier hinstellen. Ja, dann habe ich mich da ja auch hingestellt, weil ich ja wusste, dass ich noch nicht keinen Ausgang kriege. Und dann sagte ein Pfleger so ganz frech, herrisch zu mir, du nicht. Und dann sagte ich, ja, wie ich nicht? Ja, du hast keinen Ausgang. Sag ich, ja, deswegen will ich ja auch auf die Terrasse. Nee, du kommst auch nicht auf die Terrasse. Ne, und dann habe ich da gestanden, ja, wieso das denn nicht? Das ist doch für allen, haben doch alle das Recht drauf, auch die keinen Ausgang haben. Ne, selbst in Knast kommt man jeden Tag eine Stunde an die frische Luft. Ne? Und dann hat er mich von hinten geschnappt, so mit beiden Armen so um mich gegriffen und hat mich so rumgeschleudert und hat mich dann mit dem Kopf an so eine Stahltür geschleudert. Dann hatte ich eine Platzwunde am rechten Auge und das war alles ganz dick und blau angeschwollen. Dann hatte ich die nächsten Tage fürchterliche Kopfschmerzen. Und ich sah aus wie ein Monster. Das war ja alles Bluterguss, das ging übers halbe Gesicht. Und dann war das angeschwollen, ja, und das ganze Auge ganz dicht geschwollen. Das sah fürchterlich aus. Also wirklich wie ein Monster sah ich aus. Und dann haben die sich immer über mich lustig gemacht, die Pfleger dort. Und dann bin ich wütend geworden und dann habe ich gewartet, bis das nächste Mal die Tür aufging. Und dann hatte ich Glück, dann kam da jemand rein, die haben irgendwelche Medikamente dort geliefert. Und die hatten dann so einen Rollwagen dabei. Und dann habe ich mich von vorne vor dem Rollwagen gestellt, den Rollwagen einfach zurückgeschoben, mich durch die Tür gedrängt und weg. Und dann hat die Polizei mich aber am Bahnhof wieder aufgeschnappt. Dann haben die mich gefragt, was das da mit dem Auge da ist, wer mir das dann zugefügt hat. Sag ich, ja, das ist da in der Psychiatrie passiert, habe ich das erklärt, wie es passiert ist. Und dann, wenn wir schon dabei sind, dann kann ich ja gleich eine Anzeige machen wegen Körperverletzung. Sagt er, ja, das kann man dann da machen. Sag ich, das kann man auch für Polizeiwache machen, dann müssen wir ja nicht zur Psychiatrie fahren. Nee, das klären wir da. Ja, dann haben sie mich mitgenommen, mich auf der Station abgesetzt und dann wollten sie so wieder abhauen. Dann sage ich, halt, stopp, was ist mit der Anzeige wegen Körperverletzung? Ja, und dann ist die Polizei hingegangen zu dem Pfleger. Ich habe dann gezeigt, hier der Pfleger war das. Dann ist er da hingegangen und hat gefragt, ja, wie hat Frau Stinken sich das blaue Auge zugezogen? Und dann hat er gesagt, ja, die Frau Stinken hat Borderline, das hat sie sich selber zugefügt. Sie hat selbstverletzendes Verhalten. Das war sie selber. Ja, und dann sagt die Polizei zu mir, ja, wir können nichts mehr für ihn tun, tut uns leid. Und dann sind sie abgezischt. Das ist frech. Haben Sie den Namen von dem Pfleger? Von dem Pfleger? Ja. Oh, ich meine, dass er Michael hieß. Haben Sie noch ein Datum davon, irgendwas Schriftliches? Nein. Wie lange ist das her? Das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Mhm. Ja, das ist schon eine lange, lange Geschichte. Mhm. Aber jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Gibt es denn nicht auch hier in Osnabrück irgendwie eine Initiative oder eine Selbsthilfegruppe oder irgendwie eine Organisation, die sich für solche Leute einsetzen, für Psychiatrieopfer, dass man mal irgendwie mit ein paar Leuten so zusammenkommen kann und dann darüber sich gegenseitig austauschen könnte? Ich kenne einen Fall, ein Mensch, der ist schwer durch die Krankenkasse geschädigt. Man hat ihm versagt, sich untersuchen zu lassen. Dadurch wurde seine Krankheit nicht entdeckt und er wird wahrscheinlich in 3 Jahren sterben. Oh. Er hat Lungenkrebs. Aber Psychiatrie, da weiß ich im Moment nichts, aber man kann eine Umfrage machen, das kann ich machen. Bräuchte ich Ihre E-Mail-Adresse und Sie müssen... Mir geht das nicht um Psychiatrie, mir geht das mehr um diese andere Sache, wegen Justizopfer. Ja, sicher gibt's da welche. Ich habe da auch Adressen, aber ich müsste erst zusammensuchen und ich kann Sie wieder unterrichten. Oder könnte man das so machen, dass Sie da vielleicht eine Umfrage stellen, wer hier in Osnabrück... auch Justizopfer, zum Opfer der Justiz geworden ist, durch Fehlurteilen und so weiter. Ja, sicher. Oder wo Anzeigen nicht strafrechtlich verfolgt wurden, einfach abgeschmettert und eingestellt wurden und so weiter. Ob es da Leute gibt und wenn sich da welche melden, dann könnte man ja hier in Osnabrück irgendwie so eine Initiative oder irgendwie so eine Gruppe einrichten. Ja, sicher. Und dann trifft man sich erstmal irgendwie so regelmäßig und da kann man ja mal überlegen, wie man hier vor Ort gegen sowas gegen angehen kann. Ja, sicher. Oh, das wäre schön, wenn Sie das machen könnten. Mhm. Meine E-Mail-Adresse haben Sie ja auch, ne? Aber ich schicke Ihnen ja morgen auch meine Sachen noch, ja, genau, per E-Mail. Warte jetzt mal ab. Ja, also spätestens Samstag. Ich habe morgen noch einige Termine. Rufen Sie morgen Abend wieder an. Bitte? Rufen Sie morgen Abend wieder an. Ja, ich bin morgen Abend nämlich. Rufen Sie irgendwann abends wieder an. Andere Tage. Ja, irgendwie einen anderen Tag, dann würde ich mich wieder melden. Ja, gut. Ne? Und jetzt bräuchte ich, also Ihr Name ist Udo Pohlmann. Ja. Und wie war nochmal die Telefonnummer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach so, ja, das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das war 0, 5, die Vorwahl? Ja. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Ja. Ah ja, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist ja eine leichte Telefonnummer. Wie kommt man denn an so eine tolle Telefonnummer? Das war damals vor 20 Jahren leichter. Da war die frei. Ach so, ja, okay, Gott. Ja, gut, dann habe ich jetzt Ihre Adresse und ich würde sagen, also ich behalte erstmal den Kontakt zu Ihnen und wenn Sie da eine Umfrage gemacht haben,